In Israel sorgte Shimon Peres mit einer Standpauke zuletzt für Schlagzeilen. Eine Mahnung an Israels rechtsnationale Regierung und Ministerpräsident Netanyahu. Ohne Zwei-Staaten-Lösung, ohne einen israelischen und einen palästinensischen Staat, finden wir uns in einem binationalen Staat wieder. Wir müssen heute eine schwerwiegende Entscheidung treffen, damit Israel ein Vorzeigestaat ist, ein jüdischer und demokratischer Staat. Peres wird 1923 in Wiczniewo im damaligen Polen geboren. Als Elfjähriger bricht er mit seinem Vater ins britische Mandatsgebiet Palästina auf. Zurück bleibt der geliebte Großvater. Ich erinnere mich an seine letzten Worte, die mir befahlen: Mein Junge, bleib immer ein Jude. Die Lokomotive pfiff, der Zug setzte sich in Bewegung. Ich blickte meinem Großvater durchs Fenster nach, bis seine Gestalt verschwand. Es war das letzte Mal, dass ich ihn sah. Als die Deutschen in Wiczniewo einmarschieren, befehlen sie allen jüdischen Bewohnern, sich in der Synagoge zu versammeln. Sie verriegeln die Türen und zünden das Holzgebäude an. Trotz des Mordes an der Familie tritt Peres nach Ende des Zweiten Weltkriegs politisch für eine Annäherung zwischen Deutschland und Israel ein. Ich habe noch Adenauer kennengelernt. Er hatte verstanden, was getan werden muss. Zum Glück hatte er mit Ben-Gurion einen Partner, der das Gleiche sagte: Wir müssen die Zukunft gestalten und nicht nur an die Vergangenheit erinnern. Der größte Triumph im Leben von Shimon Peres ist womöglich auch seine größte Niederlage. 1994 wird ihm der Friedensnobelpreis zugesprochen, gemeinsam mit Ministerpräsident Rabin und dem palästinensischen PLO-Chef Arafat. Ihr Verdienst sind Friedensgespräche zur Lösung des Nahostkonflikts. Die Osloer Verträge gelten seit mehr als 20 Jahren, doch der Frieden bleibt aus. Oslo hat die Lage im Nahen Osten verändert und das ist unumkehrbar. International gewinnt Peres an Ansehen, daheim bleibt es schwer. In Israel ist Peres bei der politischen Linken als Opportunist verschrien und das rechte Lager zeichnet von ihm das Bild eines hoffnungslosen Optimisten und Träumers, der Gefahren nicht erkennt. Mit Peres Tod verliert Israel einen Zeitzeugen, einen Politiker mit unbedingtem Willen zum Gestalten und seinen letzten wichtigen Vertreter auf internationalem Parkett.